aufgepasst, Alter! Yeah! Ich lieg auf der Couch, schau die Decke an und frag mich, wie viel Schwänze deine Mutter fressen kann. Der Süden hat einen neuen Chef, ja man, ich bin da, im Untergrund bin ich schon lange ein Star. Ich poste jeden Tag irgendeine Scheiße bei Facebook, ich hab gehört, dass deine Freundin für Jay schluckt. Ich bin sexy, du hast ein Potenzproblem, ich find's krass, wie deine kleine Schwester über Schwänze redet. Alles was du tust und alles was du tun wirst, wird immer kacke bleiben, du Homo-Fürst. Ich scheiß auf alles, was sie jemals gemacht hat, guck du Bastard, der Track bombt die Bastard. Und sie heulen rum, was ist aus Rap geworden, kann Lies am Start, Digga, Deutschrap war morgen. Ich mach den Joint an, alles ist cool. Ja, Homo, ich find deine Gang kacke und schwul. Ich trinke Tee, rauche Shisha, Real Madrid, ich bin der King bei FIFA. Guck, wie der Track euch auf den klatscht. Ich bin der Dude, der hier Faxen macht. Ich treff die Alte von Jobcenter in den Wahnsinn, Mann. Schon vor 3 Jahren war ich stoned beim Arbeitsamt. Weak girl zu Rap, die Bitches in mein Bett. Hansastraße München, ich liebe schnellen Sex. Chilla, ich bau die Joints perfekt. Chilla, deine Bitch schlägt in meinem Bett. Chilla, ich beweg mich überhaupt nicht. Meine Couch ist mein bester Freund, glaub ich. Chilla, ich bau die Joints perfekt. Chilla, deine Bitch schlägt in meinem Bett. Chilla, ich beweg mich überhaupt nicht. Meine Couch ist mein bester Freund, glaub ich. Ich lieg rum, kippe, saufe und mach gar nix. Und nebenbei sorg ich dafür, dass deutscher Rap wieder hart ist. Ich hab kein Problem, mir geht es gut, Mann. Hunger, kaufe Döner bei Mammut, Mann. Seit 10 Jahren bin ich der Typ in Jogginghose, Lederjacke, Sitz, Bitch, jeder verkauft dir Drogen. Wenn ich nichts zu tun hab, geb ich mir die Kante. Meine Homies sind wie meine Verwandte. Weiber sagen, ich hab sexy Augen. Erst wird gefickt und danach ein Rauchen. Die sagen, Rap hat mich arrogant gemacht. Ich pack aus und spritz auf deine Tante Spaß. Jetzt läuft es anders, Kanli ist der King hier. Ich fick deine Mutter, du stinkst hier. Ob grün oder braun, ich kiff mir den Kopf weg. Leute, kotzt es an, dass ich dauernd über Ort rap. Die sagen, Kanli, du rappst so arbeitslos. Sitze Spilo, Novoline, Papa geguckt. Du hängst im Jutz und kickst den 16er. Mit 17 rappte ich Hofgang, JVA. Der Track ist grün und du hast Paranoia. Ich hab gehört, bei euch im Kopf sind mütterlich so teuer. Kanli, Digga, ich steh auf Tattoos. Bau ein und fass in der Szene Fuß. Chilla, ich bau die Joints perfekt. Chilla, deine Bitch schlägt in meinem Bett. Chilla, ich beweg mich überhaupt nicht. Meine Couch ist mein bester Freund, glaub ich. Chilla, ich bau die Joints perfekt. Chilla, deine